Gut, wir würden dann gerne anfangen. Ich begrüße auch schon Sie herzlich zur ersten Jena Klassenkonferenz Ausbeutung, Ungleichheit, soziale Kämpfe in der Gegenwart, so der Titel der Veranstaltung. Mein Name ist Peter Beschere, ich bin Teil der Vorbereitungsgruppe für die Veranstaltung. Die setzt sich zusammen aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Thüringen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts für Soziologie und Studierenden des Instituts für Soziologie, eine ziemlich große Gruppe. Trotzdem haben wir es vorsichtshalber mal erste Jena-Klassenkonferenz genannt, sodass wir auch, wenn irgendwas schief geht, dann immer noch sagen können, beim nächsten Mal wird alles besser. Ich möchte eigentlich nur drei Sachen so zur Einführung in die Veranstaltung sagen. Das erste ist, dass ich die Veranstaltung hiermit eröffne. Das habe ich getan. Das zweite ist, dass ich vielleicht nochmal an unsere Ausgangsidee oder die Hintergrundidee hinter der Veranstaltung erinnere. Und das dritte sind ein paar technische Fragen, die vielleicht noch zum Rahmen der Veranstaltung zu klären wären. Vorneweg fällt mir ein, ich habe gesagt, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung das veranstaltet. Das heißt immer, es gibt diese Teilnehmerlisten, in die ich euch und Sie bitten würde, sich einzutragen. Gut, ich habe gesagt, zur Hintergrundidee kurz was. Also hinter der Veranstaltung stand eigentlich jetzt gar nicht so eine große, elaborierte theoretische Überlegung, sondern eher so eine Erfahrung im Lesen und Sprechen über Klasse und über Klassenkämpfe. Denn unsere Erfahrung war, dass zumindest so in den sozialen Bewegungen, soweit wir die mitkriegen, soziale Kämpfe eher als so ein Teilbereichsding geführt werden und eine wirkliche Verknüpfung zwischen verschiedenen sozialen Auseinandersetzungen kaum stattfindet oder nur unbefriedigend stattfindet, wenn man etwa an antirassistische, antifaschistische, antinazistische Mobilisierung denkt, die es eigentlich nicht so wirklich schaffen, sich auf die soziale Frage zu beziehen. Andererseits, wenn die soziale Frage mal thematisiert wird in den sozialen Bewegungen, dann wird sich um den Klassenbegriff, so unserer Erfahrung, doch eher herumgedrückt, beziehungsweise er wird gemieden, was ja vielleicht auch gute Gründe hat. Wenn man jetzt auf die Sozialwissenschaften und insbesondere auf die kritischen Sozialwissenschaften schaut, dann ist durchaus von Klasse und von Klassenauseinandersetzungen, von Restrukturierung, von Klassenverhältnissen die Rede. Allerdings, oder diese Diagnosen werden dann auch, können sich auf vielerlei empirische Phänomene beziehen, also denkt man an die Debatte über soziale Frage, über prekäre, unsichere Arbeitsverhältnisse, Hartz IV und die Einschränkung der Daseinsfürsorge, soziale Polarisierung und Gefährdung der Mitte, wie man das jetzt wieder vor zwei Wochen anhand dieses DIW-Berichtes beobachten konnte, wie da schnell die Aufmerksamkeitskurve nach oben ging. Letztlich Unruhen in französischen Vorstädten und auf griechischen Straßen. Also alles das wird dann immer schnell herangezogen, um von Klasse zu reden. Und das mag ja auch gute Gründe haben, allerdings werden die unseres Erachtens wenig offengelegt. Daran wollten wir ansetzen. Also was legitimiert es heute, von Klassen und Klassenkämpfen zu sprechen? Meistens wird der Klassenbegriff als vermeintliches Essential linker Theorie und Kritik einfach vorausgesetzt. Und so unsere Erfahrung, der Theorie oder Wissenstransfer aus Debatten, die da schon sehr lange geführt wurden, der funktioniert da offenbar nicht richtig, beziehungsweise, also wenn man jetzt an Debatten aus den 70er Jahren denkt, wo dann man sagen könnte, da wurden die Instrumente schon für eine Klassenanalyse geschaffen und die Messer der Kritik geschärft. Und das müsste man jetzt nur noch aus der Schublade holen. Also entweder ist es sehr schwierig, diese Schubladen zu finden, oder also es ist sehr mühsam, sich das zusammenzusuchen, beziehungsweise es erscheint einem dann auch schnell als veraltet. Deshalb ist unser Eindruck, man muss alles selber machen und wir wollen uns damit einfach den Begriff der Klasse und die Debatte um Klasse nochmal neu erschließen. Dennoch werden wir auch mit der Veranstaltung, es ist sowieso eine Illusion, jetzt irgendwie einen reinen und einzig wahren Klassenbegriff finden zu können, denn es geht ja tatsächlich nicht um irgendein akademisches Klassenspiel, sondern darum, dass soziale Auseinandersetzungen besser begriffen werden und auch so vielleicht begriffen werden, dass sie, dass darin interveniert werden kann. So viel vielleicht zu den Vorüberlegungen, bevor ich jetzt, oder bevor wir diese Vorüberlegungen nochmal mit dem Programm der Tagung anfüllen und vielleicht noch ein paar allgemeine Vorüberlegungen präsentieren, noch ein paar technische Sachen. Wir sind hier im Ricarda Hochhaus in Jena. Es gibt heute eine Kaffeepause, wo dann die Bar auch besetzt sein wird. Dann wird es Kaffee und Kuchen da zum Verkauf geben. Das Zweite ist, dass es morgen eine längere Mittagspause geben wird. Auch da wird es hier ein warmes Mittagessen geben. Wer das nicht möchte, der oder die kann ja dann hier in der Umgebung eine Imbissbude oder was auch immer aufsuchen. Wir möchten vielleicht schon mal hier kurz andenken, morgen die Mittagspause einzukürzen. Die ist ja ziemlich großzügig gewählt mit 2,5 Stunden, was auch daran liegt, dass viel bei so Konferenzen in den Pausen passiert. Jedenfalls ist uns, als wir das geplant haben, noch nicht klar gewesen, dass da, das ist uns auch klar gewesen, leider nicht, dass da ein Fußballspiel ansteht, was vermutlich viele sehen wollen. Und deshalb wäre der Vorschlag, dass wir einfach die Mittagspause um 1 Stunde verkürzen und schon um 13 Uhr wieder anfangen. Dann würde es zumindest noch so klappen, dass man die 2. Halbzeit sehen kann. Wir würden das jetzt erstmal so als Vorschlag reingeben und dann in den Pausen vielleicht nochmal hier so die Stimmung einfangen und morgen Vormittag dann eine Entscheidung bekannt geben. Vorletzter Punkt. Heute Abend der Vortrag von Ursula Jus aus London zu Prekariat und Kybertariat oder Cybertariat, also die Veränderung in der Klassenbildung infolge von Digitalisierung, kann man sagen, wird in englischer Sprache stattfinden. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie um eine Simultanübersetzung bemüht, sondern gehen wir davon aus, dass alle das verstehen werden. Für die Diskussion selber ist aber dafür gesorgt, dass eure und ihre Fragen zumindest in Deutsch gestellt werden können und wir das dann rückübersetzen. Und der letzte Punkt, wir haben das ja ziemlich umfangreich vorbereitet, die Veranstaltung. Das heißt, wir haben in dem längeren Diskussionsprozess im Vorfeld versucht, unsere Erkenntnisinteressen da zu klären. Und in diesem Zuge sind verschiedene, zu jedem der 4 Panels, die wir hier, in denen wir das organisieren, sind Diskussionspapiere entstanden, die sind im Internet zu finden und ein paar Kopien sind auch hinten rechts auf so einem kleinen Büchertisch. Gut, so viel dazu. Und jetzt würde ich gerne für die inhaltliche Anregung und als Denkanstoß für die nächsten 1,5 Tage, das mache ich nicht alleine, sitzen noch 2 andere Beteiligte aus der Vorbereitungsgruppe hier. Das ist rechts neben mir Tina Hauptner, gerade Absolventin der Soziologie hier an der Uni in Jena, und links Tilman Reitz, Juniorprofessor für Wissenssoziologie hier an der Uni in Jena am Institut für Soziologie. Gut, dann würde ich erstmal an Tilman übergeben. Ja, meine Aufgabe ist es, noch etwas konkreter zu fassen, weswegen uns der Klassenbegriff erstens generell und zweitens dann auch besonders aktuell interessant scheint. Es ist ja so, dass das ab und zu durchaus öfter wieder zu hören ist. Also man kann zwar nicht sagen, es gibt eine Renaissance des Klassenbegriffs, aber es scheint in der Luft zu liegen. Also immer öfter hört man auf Konferenzen Fragen, die darauf hingehen, müsste man nicht mal wieder eine neue Klassentheorie entwickeln. Wenn dieser Trend anhält, sollten wir frühzeitig mit marxistischem Hintergrund etwas dazu zu bieten haben. Ich fange an mit der Frage, was eigentlich die theoretischen und politischen Versprechen des Klassenbegriffs sind, um dann überzugehen, weswegen er zwischenzeitlich ziemlich stark seine Plausibilität eingebüßt hat und auch an Bedeutung verloren hat, gehe dann dazu über, was trotzdem für theoretische Instrumente eigentlich bereit liegen, und schließe damit, dass ich ganz kurz skizziere, weswegen sich aktuell Herausforderungen für eine Klassenanalyse höchstwahrscheinlich neu stellen und anders stellen als vor 20 oder 30 Jahren. Erst also die theoretischen und politischen Versprechen des Klassenbegriffs. Es ist so, dass Klasse generell ist wahrscheinlich die Bildung von Großgruppen innerhalb moderner, wenn man will, funktional differenzierter, auf jeden Fall kapitalistischer Gesellschaften zu erklären beansprucht und dass es auf diesem Gebiet wenig Konkurrenz eigentlich dazu gibt. Im Einzelnen verspricht der Klassenbegriff dann zu erklären so etwas wie die Funktionsweise und die Reproduktion sozialer Ungleichheit. Das ist sogar relativ breit anerkannt, dass es dieses Phänomen speziell gibt, aber der Klassenbegriff, dass es dieses Phänomen allgemein gibt, aber der Klassenbegriff erlaubt es hier spezifischer zuzugreifen, nicht nur deskriptiv Merkmale festzustellen, wo sich vertikale soziale Ungleichheiten daran festmachen, sondern auch das Netzwerk der Handlungen zu rekonstruieren, die diese Ungleichheiten stabilisieren und die dafür sorgen, dass die eine Gruppe systematisch von der anderen oder die einen Gruppen systematisch von den anderen profitieren. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist das, was höchstwahrscheinlich tatsächlich auch im soziologischen Mainstream, zumindest in den angelsächsischen Ländern anerkannt ist, dass man die positionale Bedingtheit individueller Existenzstrategien sehr gut mit dem Klassenbegriff erschließen kann. Das heißt, man kann rekonstruieren, aus welcher Position heraus die Einzelnen ihre Lebensentscheidungen treffen und ihre Lebensentwürfe machen. Man kann ihre konkreten Aussichten rekonstruieren und andererseits natürlich auch ihre familiären, beruflichen Positionen und Hintergründe dafür in Anschlag bringen. Und man kann so etwas wie die Gesamtinteressen ihrer Gruppen feststellen. Wobei man, wenn diese Gesamtinteressen ins Spiel kommen, also nicht nur die Entscheidungen der Einzelnen für eine bestimmte Lebensstrategie und ein bestimmtes Konkurrenzverhalten, sondern so etwas wie Gruppenstrategien, ein dritter Punkt ins Spiel kommt, und das sind soziale und kulturelle Konflikte, sozusagen unterhalb der politischen Ebene. Und man kann mit dem Klassenbegriff die strukturellen Determinanten dieser Konflikte höchstwahrscheinlich besonders gut beschreiben. Also wenn sich eine Bildungsschicht gegen eine Unterschicht abgrenzt, oder umgekehrt, wenn in größeren, unteren Schichten intellektuellen Hass gepflegt wird, oder wenn Leute, die eingewandert sind, um zu arbeiten, in dem jeweiligen Land systematisch ausgegrenzt werden. Alle diese Sorten von sozialen und Kulturkämpfen lassen sich sehr gut mit dem Klassenbegriff zusätzlich analysieren, weil der Klassenbegriff in den Blick bringt, welche Handlungsmöglichkeiten stehen den Beteiligten systematisch zur Verfügung. Welche sind ihnen verschlossen und was haben sie davon, wenn sie ihre Interessen gemeinsam vertreten? Und auch, welche Bündnisse sind wahrscheinlich, welche Bündnisse sind unwahrscheinlich? Ist es zum Beispiel wahrscheinlich, dass neue Bildungsschichten mit alten Eliten Bündnisse eingehen oder dass sie sich eher nach unten orientieren in ihren Klassenbündnissen? Dabei hat man als strukturelle Determinanten im Hintergrund die Stellung im Produktionsprozess, also die Art und Weise, wie die Leute sich zu den Produktionsmitteln verhalten. Was für Besitz und Eigentum sie ihr eigen nennen und welche Zugriffschancen sie da darauf haben, was sie damit anfangen können. Die strukturellen Determinanten umfassen aber sicher auch so etwas wie politische Privilegienstrukturen und kulturelle Abschließungen. Also wenn man von strukturellen Faktoren, Determinanten, Hintergrundkonstellationen spricht, ist es nicht gesagt, dass man nur die Produktionsweise und den Produktionsprozess oder auch Distribution und Konsumtion dabei im Blick hat. Und schließlich das Letzte, das bietet sich dann unmittelbar an, von den sozialen und kulturellen Konflikten überzugehen zu diesem letzten Punkt, das sind die politischen Konflikte und da besonders die politischen Ordnungsformen. Wenn verschiedene politische Ordnungsformen in der Debatte sind, werden sie normalerweise normativ begründet und sie werden normalerweise als allgemein das Beste versprechend empfohlen. Sie treten auf mit universellen Ansprüchen und der Klassenbegriff erlaubt es, die partikularen Interessen hinter diesen universellen Ansprüchen aufzudecken, beziehungsweise zu fragen, ob es diese partikularen Interessen gibt. Meistens führt das dann nicht einfach zu einer simplen Dechiffrierung, dass man sagt, hier wird das Allgemeine behauptet, aber nur das Sonderinteresse vertreten, sondern man kann sehen, wie die Sonderinteressen allgemeinheitsfähig gemacht werden. Wie also eine Gruppe ihre Führung behauptet, indem sie den anderen Gruppen auch Teilvorteile, aber eben sogar Tarnvorteile anbietet. Also das ist das Letzte, wo der Klassenbegriff sicher wichtig ist, dass man versteht, was eigentlich als Triebkraft hinter der Konkurrenz um verschiedene politische Ordnungsmodelle steht. Wenn der Klassenbegriff tatsächlich so viel erklären könnte, warum hat er dann über die Jahre ziemlich signifikant an Bedeutung und an Relevanz verloren und auch an Plausibilität? Erstens könnte man dafür gerade die Kategorien und Diskurse der 1970er Jahre verantwortlich machen. Man könnte sagen, da wurde relativ verantwortungslos und vor allem relativ empirielos mit Kategorien wie bürgerlich, proletarisch und kleinbürgerlich operiert. Meistens eben so, dass man das nicht unmittelbar in eine besonders scharfe Beziehung zur gegenwärtigen Sozialstruktur gebracht hat. Meistens auch so, dass man die Empirie, die zu Marx-Zeiten im Blick war, relativ unmittelbar übertragen hat auf Verhältnisse des entwickelten Fordismus. Ein zweiter ziemlich wichtiger Punkt für den zumindest zwischenzeitlichen Plausibilitätsverlust des Klassenbegriffs war der Niedergang der klassischen Arbeiterparteien und Arbeitervertretungsbewegungen. Die sind nicht ganz verschwunden, aber doch in den Hintergrund getreten. Also der Niedergang der SPD ist ja nicht erst vorgestern geschehen, auch wenn er vorgestern nochmal an Fahrt zugenommen hat. Aber es ist trotzdem so, dass das ein ziemlich lange währender Prozess ist und dass auch schon über die Nachkriegszeit die SPD immer weniger als Vertretung der Arbeiterklasse im inneren Sinne wahrgenommen wurde. An die Stelle dieser Arbeiterparteien sind unter anderem in der radikalen Opposition die neuen sozialen Bewegungen getreten, die sich anhand anderer Konfliktlinien organisiert haben. Umwelt, Geschlecht, rassistische Ausgrenzung, das sind die Stichworte, die man da meistens hört. Und das sind eben Interessen, die zum Teil querliegen zu den Klasseninteressen. Auch das hat sicher zum gefühlten Plausibilitäts- und Relevanzverlust des Klassenbegriffs beigetragen. Unter anderem natürlich auch, dass man es nicht geschafft hat, den Klassenbegriff mit diesen neuen Phänomenen in Beziehung zu setzen. Man kann jetzt allerdings sagen, der Niedergang, der da passiert ist, lässt sich auch als Chance begreifen. Das ist ja immer dann eine naheliegende Wendung und ich glaube, die liegt in diesem Fall aber wirklich nah. Man kann eigentlich heute Klasse partiell neu erfinden. Man kann theoretisch wieder neu die Frage stellen, relativ unbefangen die Frage stellen, was sind eigentlich die strukturellen, funktionalen, stabilisierten, gegebenenfalls ideologisch verdeckten Großgruppenzugehörigkeiten, die eine kapitalistische Sozialordnung auszeichnen und die die kapitalistische Sozialordnung der Gegenwart auszeichnen. Welche Praxis machen diese Gruppenzugehörigkeiten wahrscheinlich unmöglich? Welche Herrschaftsformen bedingen sie und welche Gegenmacht lassen sie möglich erscheinen? Also diese Fragen kann man heute neu stellen und wie gesagt relativ unbelastet stellen. Und man ist damit wieder der Herausforderung auch ausgesetzt, der sich schon Marx ausgesetzt sah und der sich Klassentheoretiker dann immer wieder ausgesetzt sahen, nämlich das Latente in unserer Sozialordnung freizulegen. Also Klassenkonflikte sind nie nur auf der Oberfläche sichtbar, sondern sie haben immer auch einen ideologisch oder strukturell verdeckten Anteil im kulturellen Bereich, im politischen Allgemeinheitsanspruch, in den Bereichen, in denen sich eben tatsächlich kein Klassenbewusstsein formiert. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, das ist dann auch schon der letzte Punkt, wo es um die aktuellen Fragen der Klassenanalyse geht, dass höchstwahrscheinlich in der Tradition Klassenkämpfen von oben viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde und dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, um Klassenverhältnisse heute zu verstehen. Davor sage ich aber doch noch, dass obwohl man neu anfangen kann, sich Klasse und Klassenverhältnisse zu erschließen, die Werkzeugkiste, mit der man dabei operieren kann und sollte, bisher noch die alte ist. Also die substanziellen Vorschläge, die vorliegen, reichen von den 1850er Jahren bis, sagen wir mal, in den 1970er Jahren. Und ich verknüpfe das hier ganz knapp mit vier Namen, die einem geläufig sind, mit Marx, mit Weber, mit Bourdieu und mit Antonio Gramsci und verbinde das jeweils mit einem Stichwort. Für was Marx absolut weiter relevant ist, wenn man einen Klassenbegriff haben, pflegen und weiterentwickeln will, ist das Phänomen von Ausbeutung. Nur stellen sich die Fragen inzwischen anders. Man muss fragen, wer lastet eigentlich heute die durchschnittliche, die normale, aber durchaus flexibilisierte und prekarisierte Lohnarbeit die kapitalistische Wertschöpfung ermöglicht. Also das ist sicher eine der zentralen Fragen, die man mit Marx heute stellen muss. Eine Frage, die man tendenziell gegen Marx stellen muss, ist die Frage, wie haben sich eigentlich im entwickelten Kapitalismus die Mittelklassen gefestigt und stabilisiert? Was ist die spezifische Stellung zwischen Arbeit und Kapital, die diese Klassen einnehmen? Da gibt es gute marxistische Vorschläge aber Marx selber ist da natürlich relativ begrenzt. Und es gibt schließlich die Frage, wie haben sich die Agenten des Kapitals selber reorganisiert? Im Zeitalter der Aktiengesellschaften, der Manager, der Aufsichtsräte und der zumindest strukturell undurchsichtiger gewordenen Verteilung des Kapitals und der undurchsichtiger gewordenen Eigentumsverhältnisse. Der zweite Punkt ist, wenn man nach Gruppen macht, nach Privilegiensicherung und nach Ausschlussmechanismen, fragt, dann bietet sich ein Klassenbegriff an oder eine Ergänzung des marxischen Klassenbegriffs, die höchstwahrscheinlich eher an Max Weber anschließen kann, die zumindest Weberianer immer wieder für sich in Anspruch genommen haben. Da geht es darum, dass auf einem formalfreien Markt, in einem formaldemokratischen Staat und unter den Bedingungen formeller Chancengleichheit trotzdem Vorrechte gesichert werden und auch tradiert werden. Und da muss man sich fragen, wie machen die einzelnen Gruppen das? Die weberianische Antwort ist, indem sie als Gruppen Macht ausüben, ihre Interessen gegen die Leute, gegen die Interessen anderer durchsetzen, indem sie zum Beispiel Abschlusskriterien, Ausschlusskriterien ausgeben. Wer diese und jene Ausbildung hat, kommt hier nicht rein. Damit nicht alle diese oder jene Ausbildung kriegen, erhalten wir ein dreigliedriges Schulsystem und so weiter und so fort. Also Mechanismen dieser Art sind von Leuten in der Schule Webers besonders stark analysiert worden. Wenn man das dann weiter buchstabiert ins kulturelle Feld und ins Feld der je persönlichen Erscheinungs- und Wahrnehmungsweise, kommt man bei Bourdieu an und bei den Mechanismen kultureller und habitueller Distinktion. Die Frage ist dann, welche Rolle bei der lebensweltlichen Differenzierung von Klassen spielen gruppenspezifische Standards, die sich in einer spezifischen wahrnehmbaren Praxis, aber auch in der eigenen Wahrnehmung und natürlich auch im eigenen Wunsch- und Begehrensleben niederschlagen und sich eben in das Weltverhältnis und auch in das körperliche Weltverhältnis der Einzelnen einschreiben. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass kulturelle Milieus ziemlich stark das Erscheinungsbild von Klassen bestimmen. Da ist natürlich dann die spannende Frage, wie weit weichen sie von den ökonomisch bestimmbaren Klassendaten ab, beziehungsweise wie hängen sie mit den Machtpositionen im Staatsapparat zusammen. Und da stößt für meine Begriffe Bourdieu auch an seine Grenzen, nämlich bei den Fragen, wie diese Zusammenhänge zu definieren sind. Schließlich das vierte Werkzeug, was man haben sollte, wenn man den Klassenbegriff schärfen will, das ist politische Interessenformierung, Führung und Unterordnung. Und das Stichwort, das Antonio Gramsci dazu gegeben hat, lautet eben Hegemonie, übersetzbar mit Führung. Die direkte Klassenpolitik, die nicht erst nur kulturell vermittelt ist, läuft darauf hinaus, partikulare Positionen zusammenzuschließen und gegen andere partikulare Positionen zu stärken und im Idealfall allen gesellschaftlichen Gruppen einen sozusagen vorteilhaften Platz im Gesamtgefüge anzubieten, aber eben mit klarer Führung und Unterordnung. Das ist so, das hatte ich auch schon erwähnt, wenn es ins politische Feld geht, werden fast alle diese Klassen Strukturen und Klasseninteressen mit Anspruch auf allgemeine Gute artikuliert, fast immer aber auf jeden Fall mit dem Anspruch auf Kompromissfähigkeit, also auf die Bündnisfähigkeit mit anderen Klassen. Und die resultierende Struktur ist meistens die Führung einiger Gruppen oder Gruppenvertreter durch andere, die Hegemonie in einem sozialen Lager oder im Gemeinwesen insgesamt. Gramsci ist da gegen Ende der 80er und 90er Jahre produktiv ergänzt worden von strukturalistischer Seite, sodass man das jetzt nicht mehr nur als Gruppenprozess, sondern auch relativ genau semiotisch und diskurstheoretisch analysieren kann, diese Prozesse politischer Artikulation. Das wären also die Instrumente, die mir als ererbte Instrumente weiterhin sinnvoll scheinen für die Analyse von gegenwärtigen Klassenstrukturen. Und jetzt als letzter Punkt, was ist gegenwärtig dazugekommen? Was ist das, was man neu analysieren muss? Das ist nun tatsächlich von mir aus sporadischer und nicht umfassend gemeint. Ich nenne einfach ein paar Stichworte. Es hat sich definitiv etwas geändert in den Produktionsverhältnissen und in der ökonomischen Verfügungsgewalt. Dadurch, dass man neue transnational reorganisierte Führungsklassen hat, die also nicht mehr nur im nationalstaatlichen Rahmen agieren, aber auch dadurch, dass man ein global fragmentiertes Proletariat hat, das heißt nicht mehr eine ausgebeutete Klasse in einem industriell führenden Land, sondern die Möglichkeit zwischen verschiedenen Ausbeutungskandidaten zu wechseln und die auch wechselseitig gegeneinander auszuspielen. Was weiterhin interessant ist, ist, dass es neue Konflikte gibt, höchstwahrscheinlich, sie deuten sich an, zwischen dem Finanzkapital und den organisierten industriellen Interessen oder eben den Interessen von produzierenden Kapitalisten. Und man hat die ganzen neuen Verhältnisse, die reinkommen, dadurch, dass Führungsansprüche und Kompetenzen sich erweitern durch die neue Schicht der Wissensarbeiter. Das sind ein paar Andeutungen zu neuen Gruppenformierungen, die sich in diesem Bereich vollziehen. Man hat dann aber auch Änderungen in den Eigentumsformen und in den Besitzverhältnissen. Namentlich deswegen, glaube ich, weil Natur und intellektuelle Arbeit inzwischen ganz stark als Gegenstand proprietärer Strategien ins Spiel gekommen sind. Das heißt, sie sollen als Eigentum, und zwar als kapitalistisch verwertbares Eigentum, erschlossen werden. Dafür sind neue Koalitionen zwischen Kapitalisten und Staatsmacht nötig. Das fordert aber auch neue Formen antikapitalistischer Gruppenbildung heraus. Also viel, was unter dem Stichwort Globalisierungskritik läuft, setzt bei genau diesen Problemen an. Bei der Frage, kann man Natur und kann man geistige Arbeit eigentlich in die Form des Eigentums bringen? Es gibt dann weiter vielleicht als untergeordneten Faktor auf diesem Feld auch einen neuen Trend zur Selbstständigkeit der intellektuell Arbeitenden, die aber weiterhin einer massiven Organisationsmacht und massiven Informationsvorteilen der großen Organisationen, namentlich der Unternehmen, gegenüberstehen. Es gibt natürlich auch einen Wandel im Bereich der Staaten und daran gebunden des Status der Arbeiterschaft, dadurch, dass Arbeitsmigration und abgestufte Bürgerrechte eine entscheidende Rolle zu spielen beginnen, also dass man nicht mehr einfach Bürger eines Staates ist und dann politische und soziale Rechte hat, sondern dass genau die Verleihung dieser Rechte von der Vollbürgerschaft bis zur totalen Illegalität in vielfacher Weise abgestuft sind und dass kapitalistische Unternehmen natürlich auch damit operieren, das auszunutzen. Man hat es zu tun, auch das ist ein wesentlicher Punkt staatlicher Politik, mit der Reorganisation von Bildung als Medium der Statusweitergabe, aber auch als neues Medium der Sozialpolitik. Das ist ein widersprüchliches Feld, weil auf der einen Seite durchaus egalisierende Strategien gefahren werden von den Staaten und andererseits aber eben gerade Elitenstrukturen und Vormachtsstrukturen in diesem Feld reorganisiert werden, teilweise von der staatlichen Politik, teilweise aber eben auch von den beteiligten Macht und Interessen. Ja, und schließlich hat sich auch einiges geändert im Feld der politischen Assoziationschancen. Das ist der Punkt, auf den ich vorhin schon mal kurz angespielt habe. Der Klassenkampf von oben hat mannigfache Erneuerungen erfahren, klassisch im Neoliberalismus, wie das zum Beispiel David Harvey schreibt, eben als Medium der reorganisierten globalen Kapitalistenklasse, aber auch in ständischen Verteidigungskämpfen. Also hier nenne ich wieder das Stichwort Bildungspolitik, ob man auf die Schule oder auf die Universität schaut. Die Leute, die ihren Status und ihre Privilegien durch Bildung weitergegeben haben, traditionell fühlen sich erneut auf andere Weise als in den 70er Jahren bedroht und verteidigen ihren Status. Auch das ist eine Art von Klassenkampf von oben. Und dann schließlich Standortpolitik und Eliteförderung. Auch da versuchen die privilegierten Staaten oder Gruppen, ihre Position zu festigen und zu verteidigen. Wenn man nach Klassenkämpfen von unten schaut, muss man unter anderem in den Blick nehmen, dass das inzwischen im geopolitischen Horizont stattfindet, und zwar natürlich anders als zur Zeit der Ost-West-Konfrontation. Das beste Beispiel sind die Linksregierungen in Lateinamerika, wo also die Klassenauseinandersetzung immer auch einen nationalistischen, chauvinistischen, auf jeden Fall geopolitischen Unterton hat, wir gegen die USA. Also das ist sicher eine wichtige Erscheinungsform. Und dann eine sehr wichtige Frage ist eben, wohin orientieren sich die gebildeten Mittelklassen? Orientieren die sich eher als vermeintliche Leistungsträger nach oben und wollen eben ihren Status, ihre Position ausbauen in den neuen Klassenkämpfen? Oder orientieren sie sich, was für meine Begriffe momentan noch nicht wirklich sichtbar ist, nach unten? Sagen sie, der Bereich potenzieller Ausbeutbarkeit und potenzieller Ausgesetztheit oder eben auch realer Ausgesetztheit gegenüber Ausbeutungsstrategien auf der einen Seite überflüssig werden auf der anderen Seite. Diese Gefahr ist eigentlich längst nicht mehr auf irgendeine Unterschicht begrenzt, sondern geht bis weit in die gebildeten Mittelschichten hinein. Und das heißt, da wären auch Klassenbündnisse möglich, wenn die Leute sich nicht nur als gefährdet betrachten und damit durch Abschließung reagieren, sondern wenn sie damit reagieren durch Forderungen nach solidarischer Politik. Also insofern ist dieses Feld vielleicht auch das Interessanteste, weil es nicht nur politisch, sondern wirklich auch empirisch offen ist, wie es da weitergeht. Ja, und damit bin ich am Ende, habe hoffentlich nicht zu lange geredet und würde jetzt übergeben zu den Schwerpunkten der Veranstaltung. Also ich finde, so lange das nicht, allerdings hat schon sehr viel nicht gesagt von dem, was wir jetzt noch sagen können. Genau, tschüss. Ich würde sagen, wir halten das wirklich kurz und stellen nochmal die Panels vor, die wir heute und morgen uns gedacht haben. Das erste Panel heute Nachmittag, nach einer kurzen Pause, haben wir unter dem Titel Alte und neue Klassen gestellt. Und da soll es eigentlich darum gehen, jetzt nicht unbedingt den Klassenbegriff als solchen schon zu problematisieren, sondern eher so eine Art Phänomenologie von Klassen und Klassenbildung zu entwickeln. Was sind denn heute eventuell neue Klassen, beziehungsweise welche alten Klassen leben denn fort und in welcher Form? Wenn man von aktuellen Klassenbildungsprozessen redet, dann stellt sich immer die Frage auch, wie man das rückbindet an die Entwicklung von Kapitalismus. Und da setzen auch wir mit einem Problem, die das vielleicht mit sich bringt, den zentralen Entwicklungsbruch Mitte der 70er Jahre an, in dessen Folge sich drei zentrale Veränderungen dann herausschieben lassen, die auch zentraler Gegenstand des Panels sein sollten unsererseits. Das sind zum einen Prekarisierungsprozesse, die auch die Frage nach der Bedeutung vom Verhältnis von Lohnarbeit und Mehrwertschöpfung aus Lohnarbeit und abhängiger Arbeit grundsätzlich in Frage stellen könnte. Inwiefern ist das überhaupt noch die zentrale Differenz für die Klassenbildung? Wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen Proletarisierung einerseits, Prekarisierung andererseits zu denken, zwischen Ausgrenzung und Ausbeutung? Daran hängt auch die Frage, ob man denn das Prekariat überhaupt als Klasse oder Klassenfraktion, wie es dann immer heißt, definieren könnte. Eine zweite Entwicklung wäre die von Tillmann schon angesprochene Veränderung der Bedingungen des Produktionsmittelbesitzes. Hier lassen sich momentan zwei Diagnosen ausmachen, die mehr oder weniger konträr zueinander stehen. Zum einen die so aus dem Postoperaismus kommende Annahme, dass sich unter dem Stichwort gesellschaftliche oder biopolitische Produktion im Grunde genommen die Produktionsmittel so weit verallgemeinert haben, dass es gar keine Ausbeutungsstruktur Kapitalismus so streng mehr gibt. Demgegenüber könnte man dann stellen Thesen, die von der Verschärfung von Hierarchien durch die aus dem Finanzmarktbereich in andere Bereiche der Produktion diffundierte Profitsteuerung herrühren. Also einerseits eine Enthierarchisierung, andererseits könnte man eine verschärfte Hierarchisierung diagnostizieren. In diesem Spannungsfeld ließe sich dann fragen, welche neuen Klassenfraktionen sich etwa unter den Finanzmarktakteuren herausbilden und welche Konflikte da auch untereinander bestehen. Eine dritte Beobachtung, die Tillmann auch schon kurz angesprochen hat, ist die Frage danach, wie denn die alten Mittelklassen reagieren auf diese Veränderungsprozesse, ob sie sozusagen unter Veränderungsdruck kommen oder ob sie Bewahrungsproteste anstreben, etwa wie man das in den negativen Klassifikationen von selbsternannten Leistungsträgern gegenüber vermeintlichen Leistungsverweigerern in der Gesellschaft ausmachen könnte. Soviel zum ersten Panel. Das zweite Panel wird morgen von 10 bis 11.30 Uhr stattfinden und hat den Titel Neuere sozialwissenschaftliche Theoriebildung. Da wird die Alexandra Krause, der Bernd Röttger und Klaus Dörre referieren. Und neuere sozialwissenschaftliche Theoriebildung, insbesondere im Bereich Ungleichheitsforschung und Sozialstrukturanalyse, interessiert uns deshalb, weil das Klassenkonzept in diesem Bereich nach wie vor zu den bewährten Theorieangeboten gehört, unter anderem aus den Gründen, die Tillmann schon genannt hat. Also es macht nicht nur möglich, unterschiedliche Positionen im Sozialgefüge beschreiben, fassen, deskriptiv, sozialtypologisch unterscheiden zu können, sondern mithilfe des Mechanismus der Ausbeutung können eben bestimmte Kollektivpositionen auch als Interessenantagonismen gefasst werden und auch der Wandel von solchen Ungleichheitslagen kann über zum Beispiel solche Konzepte wie Klassenkämpfe und so weiter erklärt werden. Das sind große Vorteile des Klassenkonzeptes gegenüber alternativen Ansätzen wie zum Beispiel Schichtungsansätzen oder Lebensstil- und Milieuforschung. Und nicht alle Klassenkonzepte in der Ungleichheitsforschung sind aber marxistischer Provenienz. Tillmann hat es auch schon angesprochen, Max Weber ist da eine ganz zentrale Referenz. Und gerade die Schließungsstrategien, die bei Weber durch städtisches Verhalten in den Blick kommen, was heißt, dass eben Ressourceninhaber den Zugang zu bestimmten Ressourcen blockieren können durch Kontrollmacht, dass genau das ja fruchtbar ist gegenwärtig, Ein gutes Beispiel ist die angestiegene die sich verschärfende Einkommensungleichheit seit den 90er Jahren, wo empirische Studien ganz gut nachweisen können, dass es sich hierbei um Trennungslinien, Spaltungen und Verschärfung dieser Spaltung handelt, die nicht primär ökonomisch auf Klassenzugehörigkeit zurückführbar sind, sondern entlang von Trennungslinien wie Ethnizität oder Geschlecht entlanglaufen. Insofern zeigen solche Phänomene die Notwendigkeit auf, dass Klassenansätze und Konzepte sich zunehmend auch mit Schließungsansätzen fruchtbar verbinden können. Genau, also die Aufgaben der Ungleichheitsforschung heute wären, die Zusammenhänge herzustellen zwischen sich verändernden Produktionsverhältnissen, also auch Beschäftigungsverhältnissen, Stichworte waren, wie schon gesagt, Subjektivierung, Flexibilisierung, Prekarisierung von Arbeit. Da lassen sich Fragen stellen, ob Subjektivierung und Flexibilisierung zum Beispiel neue Formen von Ausbeutung sind. Man könnte sich dann die Theorie Angebotspalette in der Ungleichheitsforschung ansehen und fragen zum Beispiel, ob der Ausbeutungsbegriff nach Eric Olin Wright das angemessen fassen kann. Es geht aber auch darum, den Zusammenhang herzustellen zwischen bestimmten veränderten Beschäftigungsverhältnissen und veränderten und damit möglicherweise korrespondierenden Wahrnehmungs- und Deutungsschemata, die sich vielleicht geändert haben, was wiederum den Fokus auf neuartige Strategien der Akteure lenkt. Und hier sind mehrere mögliche Anschlussmöglichkeiten da. Man könnte, das hat Tillmann auch schon gesagt, an Bourdieu anknüpfen, an die Distinktionstheorie, man könnte an die Diskursanalyse anknüpfen und noch vieles mehr, das muss ich ja jetzt nicht ausführen. Im dritten Panel, morgen nach der Mittagspause, wenn wir dann noch nicht zerflossen sind, wird es gehen um die Gegenüberstellung von ökonomistischen und kulturalistischen Klassentheorien, beziehungsweise eigentlich um die Überwindung solcher Vereinseitigung. Ausgehend von der Beobachtung, dass die Ökonomie sich selber immer wieder als ökonomistisch präsentiert, ist auch eine Kritik, eine Korrektur anhand der Betonung von Vermittlungsprozessen, die man ja als Kultur bezeichnen kann, immer wieder notwendig. Etwa weil Herrschaft aufgrund geschlechtlicher Identitäten eben nicht mit Klassenpositionen identisch ist, weil Migration nicht ausschließlich als Funktion der Kapitalakkumulation erklärt werden kann oder weil Rassismus auch nicht mit Konjunkturkurven erklärbar ist. Die Frage wäre, wie können Analysen etwa der Geschlechterpolitik oder der Regulation von Migration es vermeiden, ökonomistisch zu werden, es aber auch vermeiden, bei der Feststellung von klassenirrelevanten Allseitsbetroffenheiten stehen zu bleiben. In diesem Zusammenhang erinnert an theoretische Bezüge, die dann oftmals auf Bourdieu zurückgreifen, stellt sich die Frage, inwiefern symbolische Kämpfe denn tatsächlich Autonomie beanspruchen können, wie das Verhältnis zwischen Distinktionskämpfen und Klassenkämpfen gestellt ist. Im Hinblick auf linke Debatten wäre die Frage, was denn eigentlich der State of the Art der Kritik am Ökonomismus ist. Also kann man bilanzieren, wo die Korrekturversuche des Ökonomismus sozusagen gewinnbringend waren, wo die kulturtheoretische und diskurstheoretische Wende produktiv war oder wo sie im schlechten Sinne kulturalistisch war. Und auch lässt sich eine Verbindung herstellen zwischen sozialer Bewegung und dem Hype von eher kulturtheoretischen Klassentheorie. Das letzte, das vierte und letzte Panel, was dann am Samstag von 16 bis 17.30 stattfinden wird, darin soll es um Klassen als politische Akteure gehen. Und wir fragen, also unter dem Titel Klassenformierung und Klassenpolitik, wir fragen also danach, welchen Einfluss beispielsweise politisch organisierte Akteure auf Klassenlagen und deren Repräsentanten haben. Und insbesondere interessieren wir uns für soziale Bewegungen. Natürlich vor dem Hintergrund, dass ein ganz plurales, weites, transnationales politisches Spektrum am meisten politischen Erfolg verspricht auf der Grundlage einer Bündnispolitik. Es geht uns ganz besonders um drei Bewegung und Klassenkämpfen, das ist bei Peter gerade schon angeklungen, also soziale Bewegung als Ausdruck von gesellschaftlichen Antagonismen, die beispielsweise quer zu ökonomischen Verwerfungen liegen können. Dann die zweite Frage nach dem Verhältnis von Gewerkschafts- und Klassentheorie angesichts einer, wenn nicht einer Renaissance von Klassentheorie, aber zumindest sowas in der Art. Und gleichzeitig einer Krise der Gewerkschaften, das impliziert auch den Bezug auf Parteien zum Beispiel, auch mit einem aktuellen Bezug, wie der Diskussion um den Programmentwurf der Linkspartei. Und letztlich geht es uns dann noch um die Rolle des Staates als Ergebnis wie auch als Ursache von Klassenauseinandersetzungen. Und diese drei Punkte, daraus lassen sich nochmal so drei Fragekomplexe ableiten. Das heißt, dass wir uns für den Zusammenhang zwischen Klassenkämpfen und sozialen Bewegungen fragen, wie eine Analyse kapitalistischer Vergesellschaftung heute aussehen kann, die die Erklärungsmächtigkeit von ökonomischen Antagonismen nicht preisgibt und nichtsdestotrotz aber andere Verwerfungen, andere Spaltungen und Antagonismen in kapitalistischen Gesellschaften mit integriert. Das heißt, dass die Möglichkeit diskutiert werden müsste, wie soziale Bewegungen zueinander finden können, ohne dass man jetzt alte Neben- und Hauptwiderspruchsdebatten wieder aufwärmt. Die zweite Frage bezieht sich dann auf das Verhältnis von Gewerkschaften und Klassenkämpfen. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wie sieht das denn gerade aus, in welche Richtung weisen Erneuerungsbemühungen der Gewerkschaften, wie können Gewerkschaften mit sowas wie Prekarisierung und so weiter umgehen und letztlich, was müsste denn passieren, damit man von Gewerkschaften wie im Marx'schen und Engels'schen Sinne wieder als Schulen des Sozialismus sprechen könnte? Das heißt, wie kann Gewerkschaft mit dem Doppelcharakter umgehen, einerseits institutionalisierter Ordnungsfaktor zu sein und andererseits aber Gegenmacht von Arbeitsseite? Und der letzte Fragekomplex bezieht sich dann auf den Charakter des Staates und da fragen wir uns, inwiefern transnationale politische Bewegungen ein Konfliktfeld darstellen können für transnationale, also inwiefern die zum Beispiel Klassenbewegungen auf transnationaler Ebene widerspiegeln und welche Rolle der Staat in diesem breiten Gefüge spielt. Gut, jetzt würden wir vielleicht eine kurze Pause machen und dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht spätestens so 10 nach um oder viertel.